Der Westfälische Friede 1648 entriss zum Teil in Deutschland bereits gemachte Beute den Jesuitenhänden wieder. Ihre Hemmungslosigkeit aber in der Aneignung von Gütern katholischer Glaubensbrüder bleibt als Tatsache bestehen. Mit gleicher Hemmungslosigkeit hatten die Jesuiten allerorts und obendrein mit bleibenderem Gewinn gearbeitet. Nicht zuletzt auch in Frankreich und in Polen. In fernen Erdteilen, in Mexiko, in Indien und China traten sie einen Machtkampf mit anderen Orden an, der immer mehr und mehr ein rein wirtschaftliches Gepräge trug. Er führte zu vollen Erfolgen des Ordens. Der Jesuitenorden überflügelte die anderen, da er ihnen an Gewissenlosigkeit weit überlegen war und das Christentum ausschließlich als Mittel zu seiner Bereicherung ansah, während die anderen Orden es ernst mit seiner Verbreitung und mit dem Seelenheil der Heiden nahmen. Überdies war der Jesuitenorden in seiner wirtschaftlichen Betätigung keineswegs an die engen Grenzen gebunden, die verschiedenen Bettelorden gezogen waren. Ignaz von Loyola und der Jude Leinitz hatten sich von dem Juden und Papst Paul III. Neben anderen zahlreichen Vorrechten, deren schon gedacht ist, auch das Recht geben lassen, Handel zu treiben und durch Zins die Völker zu berauben. Diese freundliche Erlaubnis des Wuchers hatte die römische Kirche bisher nur den Juden zugesprochen. Die jüdische Herkunft des Ordens wird hierdurch beleuchtet. Die römische Kirche begünstigte ihr Kind genauso wie ihren Vater, den Juden. Schon der Jude Leinitz machte einträgliche Geschäfte, die sich in weiterer Betätigung des Ordens immer mehr zu Geldgeschäften und wirtschaftlichen Unternehmungen größten Umfangs erweiterten. Der Orden finanzierte Kriege, die er für das Seelenheil anderer hervorrief, und nahm hohen Zins für die zur Führung des Krieges ausgeliehenen Gelder. Nur sehr weniges ist davon in die Öffentlichkeit gedrungen. Der Provinzialprokurator der oberdeutschen Provinz zur Zeit des Beginns des Dreißigjährigen Krieges, der über das damalige Kriegsgeschäft schreibt, meint, Zitat, »Das eröffne ich aber nicht anderen aus dem Orden, damit die unsrigen es nicht Auswärtigen mitteilen, denn hieraus kann für unsere Gründungen viel Unheil und Ruin entstehen.« Zitat Ende. Als Vermittler der Geldgeschäfte des Ordens mit dem Führer der katholischen Liga, Kurfürst Maximilian von Bayern, teilt er mit, Zitat, »Die oberdeutsche Provinz hatte der katholischen Liga 262.208 Gulden geliehen, wovon die Zinsen im Jahre 1629 302.271 Gulden 18 Kreuzer betrugen, das Kolleg in Lüttich 200.000 Gulden, wovon es im Jahre 1629 130.833 Gulden 9 Kreuzer Zinsen zu beanspruchen hatte, das Kölner Kolleg 29.250 Gulden, dessen Zinsen im Jahre 1629 30.000 Gulden ausmachten. Die Gesamtsumme der dargeliehenen Kapitalien und Zinsen betrug demnach 954.562 Gulden und 27 Kreuzer. Zitat Ende. Man sieht, der Jesuit verstand schon im Dreißigjährigen Kriege sein Geldgeschäft. Welche furchtbaren Verbrechen an den Menschen hat die Raffgier und die Herrschsucht des Ordens und des jüdischen Volkes verursacht? Was wird alles den ahnungslosen Völkern verschwiegen? Der furchtbare Dreißigjährige Krieg, der nicht nur Millionen Ketzer, sondern auch Millionen Katholiken hinschlachtete, wurde eiskalt vom Jesuiten entfacht, immer wieder weiter geschürt und zum Sammeln großer Reichtümer verwertet. Ebenso gut und ebenso vorurteilslos wie das Kriegsgeschäft betrieb der Ordensgeneral zumeist das Handelsgeschäft. Schon Ignaz von Loyola begann es. Den Grundstock des Vermögens des Ordens, aus dem heraus sich seine Handelstätigkeit entwickelte, bildeten je 500 Goldgulden, die die Herzogin von Medici und die Königin von Portugal Ignaz von Loyola auf gutes Zureden der Jesuiten hin vor ihrer Entbindung zur Verfügung gestellt hatten. Der Orden gründete eine kleine Tuchfabrik, die zuerst den Stoff für die Bekleidung der Schüler des romanischen Kollegs lieferte, dann aber zur Belieferung der Angehörigen der gesamten römischen Ordensprovinz überging und endlich den Stoff für die Bekleidung aller Ordensmitglieder lieferte. Eine weltwirtschaftliche Macht wurde der Orden erst durch seine wirtschaftlichen Unternehmungen und seinen Handel, die er im Anschluss an seine Missionen in China, Indien, Mexiko und Südamerika betrieb. Spanien und Portugal hatten im Wesentlichen bereits die Welt verteilt, als der Jesuitenorden gegründet wurde. Andere Orden hatten im christlichen Fanatismus teilweise durch grauenvolle Massenmorde und immer in pfäffischer Unduldsamkeit den Glauben der römisch-katholischen Kirche verbreitet. Anders wollte der Jesuitenorden bei seiner Mission wirken. Die Schätze, die die neu entdeckten Länder bargen, lockten ihn in die Welt hinaus. Seine Mitglieder nisteten sich besonders fest in Portugal und Spanien ein und gelangten so in deren Kolonien und Handelsniederlassungen. Sie stießen von da aus unerschrocken und habgierig weiter vor. Mag auch der Apostel von Indien, Japan und China, Franz Xaver, die einzige nicht abstoßende Gestalt in der Umgebung Ignaz von Loyolas, seine Mission aus religiösem Eifer getätigt haben, lange hielt dieser Eifer nicht vor. Aus den jesuitischen Missionaren wurden tüchtige, gerissene und gewissenlose Geschäftsleute, die es mit dem Dogma ihrer Kirche weniger genau nahmen, um die Zuneigung der Heiden zu gewinnen. Es ist nicht erstaunlich, dass sich diese ihnen lieber zuwandten als den unduldsamen Missionaren anderer Orden. Rücksichtslos und in echt jüdischer Art wurden die alten Orden nunmehr beiseite geschoben. Wie der Jesuit in China dabei verfuhr, zeigte ich schon im vorhergehenden Abschnitt. Einen näheren Einblick in die wirtschaftliche Machtstellung und die wirtschaftliche Betätigung des Jesuitenordens in Wucher und Handel in China gibt folgender Bericht. Zitat: Die Jesuiten haben 3 Häuser in Peking. Jedes Haus hat einen Wert von 50.000 bis 60.000 Taels. Ein Teil gilt wenigstens 4 Livre französischer Währung. Die Zinsen in China betragen gewöhnlich 30 für das 100. Die Jesuiten behaupten, dass sie 24 vom 100, also monatlich 2 vom 100 nehmen. Die Berechnung des Gewinnes ist einfach. 60.000 Taels Kapital jedes Haus macht für alle 3 Häuser in Livre übertragen 720.000 Livre und eine Rente von 180.000 Livre für 11 arme Missionare. Doch dieser Nutzen ist nichts im Vergleich mit dem Gewinn aus dem Handel an Wein, Essig und anderen Artikeln, mit denen die Väter ihre ungeheuren Schätze zusammenraffen, die sie in Indien viel reicher machen als den König von Portugal. Zitat Ende.